Abschnitt 20 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zwei Frauen. Dämmernacht. Durch Busch und Wipfel ging ein ahnungsvolles Weben. Wie ein Traum von Lenz und Liebe, Finkenschlag und Blütenleben. Vor dem Krottentor der Trude spross der Farn aus fahler Hülle. Halb entrollt, der Brunnen raunte, leis im Moos, sonst tiefe Stille. Nächst dem Brunnen saß ein Mädchen, auf den Knien verschränkt die Hände, müd und blass. Wie schaurig einsam dünkt mich heut das Berggelände. Heuch, ein Ruf, wie aus den Lüften, fern und hohl, es ist der Reiher, der allnächtlich von der Nähte nordwärts zieht zum Heideweiher. Finster steht der Wald, gespenstig recken sich die schwarzen Stämme, wüst Getier, die Wurzelknorren, sträuben Drachen gleich die Kämme. Naht es nicht von da und dorten, Wolfsgeheul und Wetterbrausen, schreckt mich nicht, doch dieses Schweigens dumpfes Brüten macht mir grausen. Arme Hilde, offene Wege ging ich sonst am lichten Tage, heimlich und auf Schächer steigen, kriech ich jetzt im nächt'gen Hage. Sonst, mit Sonnenschein im Herzen, wollt ich immer, was ich musste, stets getrost, weil auf dem Pfade meiner Pflicht ich stets mich wusste. Jetzt, von Not und Qual getrieben, folg ich einem dunkeln Drange. Eine such ich, die ich fürchte, die mich hasst, erwart ich bange. Ob sie kommt, die düstre Waldfrau, zwiefach ängstigt meine Seele, zage scheu, dass ich sie finde, sorge, dass ich sie verfehle. Wenn sie kommt, was soll ich sprechen? Wenn ich sprach, was kann sie denken? Wird sie nicht mit rauer Rede schadenfroh die Kranke kränken? Wird sie nicht die Fremde bannen und dem Christenmädchen fluchen? Nein, sie heißt dich gern willkommen, sprach es seitwärts aus den Buchen. Nein, mit Schmach und herben Worten wird sie dich nicht überschütten. Jung und alt, seit 100 Wintern hat sie mehr als du gelitten. Männerstreit gehört den Männern, Recht der Götter ist die Rache. Vieles lernt ich und das eine, Duldersinn sei Frauensache. Komm, ich sitze zu dir nieder, was dich drängte, mich zu fragen, ward mir kund, ein wilder Vogel hat es heut mir zugetragen. Drauf die Jungfrau mit erröten, weise Frau, du bist so linde, und du redest weiche Worte, wie die Mutter mit dem Kinde. Was mich quält, um meinetwillen hat ihn alles weh betroffen. Muss ich trauern um den Toten, oder darf er Heimkehr hoffen? Hätt ich eine Mutter, einsam bin ich, und wem kann ich's klagen? Weinen muss ich, sprach die Trude, Kind, ich will dir alles sagen. Den du meinst, wie wohl genesen, krank verweilt er bei den Stillen, frei in Fesseln, weil gefesselt, nur durch Wahl und eigenen Willen. Fern den Seinen, niemals ferner, nahe dir und niemals näher, in der Menschenbrust zu lesen, braucht es keiner Zukunftsspäher. Ob nicht dir, doch einem andern, senden werd ich meinen Boten, Liebe zürnt und liebt, ich denke, Wort zu halten einer Toten. Wenn der Ginster blüht am Rheine, wenn die Rose glüht im Garten, wird ein Frankenmädchen lächeln, doch in Tränen, kannst du warten? Wüsst ich mehr, ich sagt es gerne, all dein Leid, dein stummes Flehen, rührt mich tief, nur Frauenherzen können Frauenharm verstehen. Sterne steigen, Sterne sinken, unsere sind im Niedergange, brach der Wolf die Zauberkette, stieg ans Land die Meeresschlange? Hat der Kampf im Wikritfelde, den die Wala singt, begonnen? Stille Jungfraun, nur ihr wisst es, die ihr sitzt am Zeitenbronnen. Öde war es längst, noch öder wird es hier im hohlen Steine, eh die Rose glüht im Garten, eh der Ginster blüht am Rheine. Einsam machen Not und Alter, gut tat mehr noch als die beiden, Dank ist Last, der träge Schuldner liebt, den Gläubiger zu meiden. Einsam ward ich, übel passen Reiseschuh zu grauen Haaren, dennoch mit dem einzig Treuen, meinem Hunde muß ich fahren. Jede Gunst, sogar die letzte, bleibt nach Mühsal und Beschwerde mir versagt, die Allerärmste, schlaf im Schoß der Heimaterde. Weine nicht, du magst ihn grüßen, den du meinst mit nassen Locken, wird er dir entgegentreten, meine Zöpfe bleiben trocken. Komm, ich führe dich, der Wildbach sperrt den Weg mit Block und Schrunde, und die Augen meiner Wächter seh ich glühn im finstern Grunde. Ende von Abschnitt 20.